Drittes Kapitel, gelesen von Schalkmar. Beim Eintreten der neuen Gäste erzählte der Adelsmarschall Bladamassau dem Propst gerade von den jüngsten Reformen im Kirchenwesen. Seine Eminenz ist ein Mann von großen Geistesgaben, meinte der Propst. Und auch ein großer Humorist, bemerkte Duganow. Wir haben hier einen ungeheuer arroganten Gendarmoffizier, der sich einbildet, alles zu können. Das ist immer so. Die Gendarmen können alles, fiel Prebudenski ein, ohne dass man auf ihn achtete. Dieses Herrchen hatte in Erfahrung gebracht, fuhr Duganow fort, dass bei unserem Bischof noch nie jemand zum Mittag gespeist hätte und wettete im Club mit dem Polizeimeister, er werde schon mal bei dem Alten essen. Ausgerechnet muss der Bischof Wind davon bekommen. Oh weh, oh weh, oh weh, sagte Sakaria gedehnt. Besagter Kavallerist macht also seine Eminenz seinen Besuch am frühesten Morgen und geht einfach nicht fort. Als es bereits 6 Uhr vorüber ist, kann er es natürlich vor Hunger nicht mehr aushalten und will sich verabschieden. Aber der schweigsame Bischof, der ihm die ganze Zeit zugehört hatte, ohne selbst zu reden, meinte sehr freundlich, wollen Sie nicht zum Essen bleiben? Na, denkt er, die Wette ist gewonnen. Aber der Bischof ließ ihn noch eine Stunde hungern, ehe es zu Tische geht. Es wäre doch unnütz, warf Sakaria ein. Ganz unnütz. Warten Sie nur, Sie treten also ins Esszimmer ein. Der Bischof bleibt vor dem Gottesbilde stehen und beginnt zu beten. Ein Gebet, dann noch eins und ein drittes. Es vergeht wieder eine ganze Stunde und der hungrige Gast ist fast dem Verenden nahe. So, nun kann das Essen aufgetragen werden, sagte Eminenz endlich, und 2 winzige Teller mit Erbsensuppe und Zwieback werden gebracht. Als sie verzehrt sind, erhebt sich der Bischof wieder und sagt, danken wir jetzt dem Herrn, der uns gesättigt hat. Das war dem Kriegsmann dann doch zu viel, und während der Bischof betete, schlich er sich unbemerkt aus dem Zimmer. Der Alte erzählt es mir gestern. Dieser Geist lässt sich durch nichts austreiben, es sei denn durchs Beten und Fasten, schloss er. Er ist ein Mann von Geist und von feinem und angenehmem Benehmen, sagte der Barroso, dem diese Anekdötchen wenig Freude zu machen schienen. Ja, aber er klagt und jammert auch, es gebe keine Leute. Wir fahren über ein tiefes Meer, sagt er, auf schwankendem Schiff mit trunkenen Matrosen. Gott bewahre uns vor einem Sturm. Ein bitteres Wort, warf der Barroso ein. Übrigens, begann Duganow von neuem. Meinte ihr, eure Stadt, mache ihm keine Sorgen. Ich habe dort 2 Popen, bemerkte er. Der eine ist klug und der andere fromm. Der Kluge ist Vater Savelich, bestätigte Zacharie. Wieso meint ihr, dass gerade Vater Savelich der Kluge sei? Weil er weiß ist, erwiderte Sakaria verlegen. Und Vater Sakaria ist in die 2. Reihe gerückt, fiel der Diakon ein. Der Barroso sah mit einem missbilligen Kopfschütteln zu ihm hinüber. Um seine Taktlosigkeit wieder gut zu machen, fuhr Rapchiller schnell fort. Seine Eminenz haben den Vater Sakaria fromm genannt, als ich noch nie jemand, der den Vater Sakaria beschwerte. Ja, beschwert hat sich noch niemand, seufzte Sakaria. Der Vater Savelich aber ist ein unruhiger Kopf, scherzte Duganow. Dieser Augenblick erschien dem Lehrer willkommen und er warf schnell ein, die unruhigen Köpfe unter der Geistlichkeit seien die Denunzianten. Das religiöse Gewissen aber müsse frei sein. Unvorsichtigerweise antwortete Duganow darauf, Gewissensfreiheit sei allerdings notwendig und es sei sehr zu bedauern, dass man sie in Russland noch nicht habe. Er und unsere arme Kirche wäre deshalb von allen Seiten mit unverdienten Vorwürfen überschüttet, fügte der Barroso hinzu. Worüber habt ihr euch denn zu beklagen? Fiel ihm Prebudenski lebhaft ins Wort. Wir beklagen uns über die Unduldsamkeit, erwiderte der Barroso trocken. Ihr leidet darunter ja nicht. Oh, doch, bitter leiden wir. Ihr predigt laut und frei, den Glauben sollt man abschaffen, und es geschieht euch nichts dafür. Wenn aber wir auch nur ganz leise sagen, es wäre besser, eure Lehren würden nicht überall verkündigt, so... Ach, so meint ihr das, unterbrach ihn der Lehrer. Ihr wollt gegen uns hetzen, damit man uns den Gar ausmacht. Nein, ihr wollt uns den Gar ausmachen. Prepotenski wusste nicht, was er antworten sollte. Leugnen wollte er es nicht, fürchtete sich jedoch, es einfach zuzugeben. Duganow half ihm auf der Schwierigkeit und erklärte der Vater Probst seiner Ungehalten darüber, dass es Leute gebe, die es sich zur Aufgabe machten, schlichte Herzen um ihren Glauben zu bringen. Am meisten aber bekümmert es mich, dass es ihnen gelingt, weil man ihnen Vorschub leistet. Prepotenski lächelte. Es gelingt, sagte er, weil der Glaube ein Luxus ist, der dem Volk sehr teuer zu stehen kommt. Wohl nicht teurer als der Suff, sagte Duganow kühl. Ja, aber die neuen Menschen, fing der Lehrer wieder an, taugen nichts und eben deshalb ist der Teufel los, weil die Spione ihnen ins Handwerk pfuschen. Ach wo, einfach Halunken sind es. Halunken? Jawohl, immer noch, wenn es irgendwo eine Gärung gegeben hat, haben sich zu guter Letzt Halunken der Bewegung bemächtigt, weil sich im Trüben gut fischen lässt. Hat man sich bei uns so lange mit diesen Nihilisten, so heißen sie doch wohl, geplagt. Erst schlug sich die Regierung mit ihnen herum. Gesellschaft und Presse sind heute noch nicht mit ihnen fertig geworden. Schluss mit ihnen machen werden aber die Halunken, die sich ihnen zum Schein anschließen, um ihnen später den Hals umzudrehen. Und dann kommt die große Wendung der Dinge. Prepotenski warf einen ängstlichen Blick auf die Besjukina. Es verwirrte ihn, dass Duganow seine kühne Tiraden so einfach in nichts auflöste, wie der Frühlingsnebel die Schneeflecken auf dem Felde verschlingt. Vanarva suchte Hilfe und wandte seine Blicke deshalb der Mosesow zu, welcher aber nicht zu ihm hinüberschaute. Der Diakon Abhiller, der schon lange vergeblich versuchte, dem Lehrer durch Zeichen zu verstehen zu geben, dass er schweigen solle, rief jetzt laut: »Halt den Mund, Vanarva Wasiljewitsch! Es ist langweilig!« Der Lehrer geriet in Wut, besonders als Duganow sich von ihm abgewandt hatte. Er wollte deshalb die Bombe zum Platzen bringen. Ende des dritten Kapitels. Gelesen von Scheikmar.